Erster ein Lied für die Reise. Ich schaue zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Zweiter, meine Hilfe kommt vom Herrn. Er machte den Himmel und die Erde. Dritter, er lässt dich nicht fallen. Dein Beschützer schläft nie. Vierter, der Beschützer von Israel schläft nicht. Er ruht sich nie aus. Fünfter, der Herr beschützt dich. Er ist wie ein Schatten an deiner Seite. Sechster, die Sonne wird dir am Tag nicht wehtun. Auch der Mond schadet dir nachts nicht. Siebter, der Herr schützt dich vor allem Bösen. Er bewahrt dein Leben. Achter, der Herr schützt dich beim Gehen und Kommen. Er tut das jetzt und für immer.